Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre, der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht, ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen 75. Folge Geldlehre. Mein Name ist Philipp Pönisch und ich bin in absoluter Weihnachtsstimmung und mir zugeschaltet wieder mal mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf und in bester Laune, die Kekskrümel hängen noch im Bart, der wunderbare Nick Stieglitz. Ich sage Moin Moin, ein letztes Mal in 2024 und hallo aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick. Hallo Philipp, ja, man merkt es direkt, die Stimmung ist ganz anders als die letzten Wochen und Monate. Wir sind so langsam im Weihnachtsmodus und das ist schön. Wir kommen langsam ein bisschen zur Ruhe und wir freuen uns auf die Feiertage. Aber wir haben gesagt, wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt, wir wollen eine kleine Weihnachtsfolge nochmal machen als Ausklang. Und ja, da sind wir jetzt und ich würde sagen, Philipp, lass uns doch nochmal gerade vielleicht so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und danach vielleicht am Ende, wenn wir noch Zeit haben, auch noch mal so ein paar Geschenkideen rauszuhauen oder ein bisschen den Ausblick zu wagen. Wir gucken mal, wir machen es heute mal ein bisschen frei nach Schnauze, hätte ich was gesagt. Ja, also das Jahr war auch wieder wahnsinnig schnell und ich lasse mich jetzt in der letzten Folge auf jeden Fall nicht hetzen. Ich habe bewusst eine ganz andere Tonalität jetzt. Ja, ich merke, ja, ein anderer Mensch. Ist das noch Philipp? Es ist noch Philipp. Ich habe normalerweise zu der Weihnachtsfolge, habe ich normalerweise einen Glühwein stehen. Den habe ich jetzt heute nicht. Ich versuche aber trotzdem, mich in einen gewissen Groove zu bringen, ein bisschen besinnlicher zu sein, ja, ein bisschen dankbar zu sein. Das ist mir auch immer wichtig, dass wir über Dankbarkeit reden und über Demut. Und von daher freue ich mich, dass wir es jetzt echt noch geschafft haben. Die letzten Wochen waren nochmal richtig intensiv. Wir haben es euch in Folge 74 erzählt. Aber jetzt ist Schluss, jetzt ist Weihnachten. Lass uns zurückkommen, ja, Philipp, immer im Rückspiegel. Wie war denn dein Jahr? Ja gut, oder? Also doch wirklich. Wir haben, es war also privat wie auch beruflich, muss man wirklich sagen, es war ein sehr schönes Jahr mit einem sehr schönen ersten Ereignis im Februar diesen Jahres. Wir müssen es ja jetzt nicht groß ausschlachten, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann hatten wir auch einen schönen Sommerurlaub. Wir haben wieder viel erlebt, viel gesehen, viel rumgereist. Wir haben tolle Erfahrungen gesammelt. Sind alle gesund, ja? Sind munter. Im Kühlschrank ist was zu essen, Licht brennt auch. Also von da, die Märkte liefen auch überragend, kann man ja auch mal sagen. Ja, muss man sagen. Ja, das habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben. Wir haben uns ja wirklich jetzt nicht groß vorbereitet, aber das habe ich mir aufgeschrieben, weil ein bisschen Bildung wollen wir ja trotzdem rüberbringen. Und ich sage es jetzt einfach mal schon direkt in die Weihnachtsstimmung rein. Man darf sich nicht verunsichern lassen. Jetzt ist Jahresende, jetzt werden wieder die ganzen Marktausblicke kommen und da wird es wieder die eine Hälfte geben, die ein ganz trübes Bild zeichnen, wie schlimm jetzt das nächste Jahr wird und oh Gott, und Krise und Einbruch und dann ein paar werden wieder sagen, nee, das wird ein tolles Jahr. Letztes Jahr, Philipp, waren die Analysten ziemlich negativ. Also so habe ich es in Erinnerung behalten. Also eigentlich eher schwieriges Jahr, schlechtes Jahr, eher negative Renditen. Und jetzt gucken wir uns hier alle in die Augen. Die Probleme sind nicht weniger geworden, sogar eher mehr. Also wenn wir mal auf den Krieg in Russland gucken, wenn wir nach Israel gucken, wenn wir auf Trump gucken, wenn wir auf unsere Bundesregierung gucken, also es sind ja noch deutlich mehr Krisenherde dazugekommen. Zumindest sind sie nicht weniger geworden und trotzdem sind die Märkte gut gelaufen. Also von daher, eigentlich müssen wir da gar nicht mehr hinhören, was die Analysten sagen, sondern unser Ding weitermachen. Das wäre nochmal so eine kleine Schlussfolgerung auch für dieses Jahr. Ja, und selbst die schlauesten Köpfe dieses Podcastes, also wir beide, gibt ja nur uns beide, selbst wir beide lagen mal ein bisschen daneben und von daher gerne mal in so einen Jahresrückblick geguckt, was war eigentlich beim Thema Geldlehre los. Wir haben dieses Jahr das erste Mal über Einzeltitel mal ausführliche Folgen gemacht. Wir haben ja, das war glaube ich so ein Sommer-Spin-Off, wenn ich mich erinnere, da haben wir gesagt, ach komm, wir machen jetzt einfach mal das, was wir sowieso den ganzen Tag machen. Wir quatschen über einzelne Aktien. Und es ist schon witzig, wie sehr wir doch auch mal daneben gelegen haben. Ich erinnere mich, wie ich über Knaus Tabbert geredet habe, in den höchsten Tönen. Ja, weil stimmt, wirklich, ja, und, stimmt. Und du hast noch gesagt, Philipp, boah, das ist, ich weiß nicht, Autobranche, Marge-Scheiße, ist das dein Ernst? Nur weil du jetzt hier mit dem Wohnmobil unterwegs bist, muss das wirklich sein? Ich gesagt, stimmt, du warst schon sehr optimistisch. Ja, das war, das ist, so was ist passiert. der Aktienkurs ist in den Boden gestampft worden, aber wirklich so krass. Da gab es einen Untersuchungsausschuss auch, die Vorstände wurden da abgeführt wegen vermeintlicher Bestechungsvorwürfe. Ich glaube, die sind inzwischen wieder raus, weiß ich aber nicht ganz genau. Ich habe Bilder gesehen vom Werk von Knaus Tabert, wo sich die Wohnmobile förmlich stapelten und es einfach keinen Abnehmer gab. Also völlig daneben gelegen. Aber ich muss dir wirklich ein Kompliment machen, Philipp. Erstens, es spricht total für dich, dass du dieses Thema jetzt ansprichst. Also das ist ja, gibt es wahrscheinlich viele, die das jetzt verschwiegen hätten, in der Hoffnung, dass ich das jetzt nicht auf den Tisch gebracht hätte. Aber was ich noch viel besser finde, und das sagen wir auch, man sollte sich nie in eine Aktie komplett verlieben. Man soll immer überzeugt sein, und das warst du ja sehr. Aber du hast dann auch irgendwann mal die Reißleine gezogen, als du gemerkt hast, es hat sich einfach im Unternehmen ein paar Sachen geändert, die dir nicht gefallen haben. Und das ist eben auch so wichtig, nicht einfach blinde Treue zu zeigen, egal was kommt. Wenn man wirklich merkt, das Management ist auf einmal scheiße oder die Aussichten haben sich komplett geändert, dann muss man auch irgendwann sagen, ey, kann ja trotzdem noch tolle Wohnmobile bauen, die Firma, aber dann vielleicht nicht mehr selber mit dabei sein. Ja, voll. Oder auch, erinnerst du dich noch an CrowdStrike? Wir hatten ja dieses Jahr einen wahnsinnigen Skandal bei CrowdStrike, wie einfach mal die ganze Welt lahmgelegt wurde aufgrund einer Panne und CrowdStrike auch in den Boden gestampft wurde. Und wir haben noch gesagt, ey, da müssen doch jetzt unfassbare Schadensersatzforderungen auf den Tisch kommen. Richtig. Das Unternehmen kann das doch never ever überleben. Ja, wir waren da sehr vorsichtig. Ne? Ja, Kurs hier null. Also, wir waren schon gedacht. Na gut, das haben wir nicht ausgerufen, aber wir haben gesagt, die Gefahr besteht natürlich, wenn das Vertrauen weg ist, genau. Und ja, das hast du ganz richtig. Die sind auf einmal, seitdem haben die sich so gut entwickelt. Man muss immer dazu sagen, wir sind immer noch in der Kurzfristbetrachtung. Also, ja, stimmt. Da kann man sich auch die Frage stellen, wie nachhaltig ist das und wie schlau ist das? Also, ähnlich ist es ja gerade auch mit Tesla, aber das zeigt ja mal wieder, dass man kann Sachen super argumentieren. Am Ende kommt es dann ganz anders, als man denkt. Von daher ist ja am Ende auch Sinn dieser Einzelfolgen, dieses Learning daraus, dass wir können uns alle super mit Sachen beschäftigen, aber am Ende erstens wissen es andere oft besser und zweitens macht es keinen Sinn, dann nur auf ein, zwei Pferde zu setzen, weil dann hätte man ganz schön auch in die Kiste greifen können, hätte ich fast gesagt. Ja, und trotz dieser Extrembeispiele gucke ich mir meine Fonds an, alles wunderbar, wirklich, also das ist ja so ein kleines bisschen auch eine nette Anekdote gewesen von uns, auch ein bisschen Spielerei, auch ein bisschen mal zu gucken, was machen die Geldlehrer privat eigentlich hin und wieder, welche, das ist ja nie eine Beratung oder Empfehlung, sondern immer auch ein Gedankenaustausch, wie er ständig unter zwei Freunden stattfindet und da kann man mal mächtig daneben liegen, man kann auch mal mächtig richtig liegen, auch keine Frage, aber das Basisinvestment, das ist von einzelnen Unternehmen nie berührt, das ist vollkommen egal, weil sich das einfach in so einem Aktienfonds einfach auch aufteilt, das Risiko. Und ein einzelnes Unternehmen viel zu klein ist, um Maßstab zu gehen. Du holst schon zweimal Luft. Ja, genau, ich habe schon zweimal Luft geholt, weil ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, weil man muss ja dazu sagen, am Ende haben wir ja auch in der letzten Weihnachtsfolge Fondsempfehlungen gegeben. Das ist ja dann genau das, was du sagst, das ist das, worum es uns geht, breit gestreut in Fonds investieren. Und da haben wir jetzt gar nicht schlecht mitgelegen. Ich habe jetzt mir gerade das mal angeschaut. Wir haben den Pictet Security empfohlen, also Cyber Security. Mhm. Und die sind letztes Jahr um 22,7% gestiegen. Also das ist ja schon sehr gute Rendite gewesen. Small Caps haben wir sowieso das Thema so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Klar, man muss jetzt sagen, in der Nachbetrachtung, ich hätte gedacht, dass das schon deutlich besser läuft. Also weil diese ganzen Nebenwerte ja schon ganz schön unter die Räder gekommen sind. Also das ist schlechter gelaufen als gedacht. Aber ich nehme dich da nochmal mit, das machen wir nächstes Jahr nochmal. Also weil du hast gesagt, es ist immer noch eine Kurzfristbetrachtung. Also selbst wenn wir vor einem Jahr das gesagt haben, ist es ein Jahr, ist es an den Märkten nichts. Wir sprechen auch nicht darüber, um jetzt zu messen, ob die Idee richtig war oder nicht, weil wenn man in sowas investiert, dann das wissen wir alle, ne, sollte man 5, 6, 7 Jahre mitbringen. Trotzdem kann es mal interessant sein, das nochmal aufzurufen. Und was ich nur sagen wollte, auch bei den Nebenwerten, wir haben den Threadneedle Global Smaller Companies empfohlen, oder das empfohlen, aber so als Idee mitgebracht. Versprochen, und obwohl Nebenwerte eigentlich nicht gut gelaufen sind, hat er trotzdem seine 8,7% gemacht im letzten Jahr. Und das ist alles schon gut. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, weil ich habe jetzt deine Aufzeichnung hier nicht vorliegen, aber hattest du nicht sogar den Bit Global Internet Leader vorgeschlagen in der letzten Weihnachtsfolge? Ja, stimmt. Ich weiß nicht genau, ob es letzte oder vorletzte war, die Zeit rast, aber es stimmt. Ja, über den haben wir gesprochen. Also zumindest hast du mir den ständig so vor die Nase gerieben. Und also ich glaube, du hast es aber auch offiziell erzählt. Aus Gründen. Aus Gründen, genau. Und der ist ja nun bombastisch gelaufen. Also von daher, ja. Und da sieht man auch mal, ne, ganz, ganz kurz, lass uns eine Minute über den sprechen. Da sieht man mal auch, wie Stockpicking funktionieren kann, wie man mit einzelnen Aktien, wenn man da wirklich eine gute Meinung zu hat und auch gute Datenbasis hat, wie man damit auch den Markt outperformen kann. Zwei Ideen, Hims & Hers, die Aktie, wahnsinniges Comeback erlebt. Und die andere ist oh, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Wie heißt es? HelloFresh. HelloFresh, also wirklich ein unglaubliches Comeback. Und das sind auch so zwei Titel, die hätte man auch nicht so erwartet. Also finde ich zumindest. Ich, bei HelloFresh war, glaube ich, auch bei vielen schon tot gesagt. Und ja, guck dir den Fonds an. Irre gut gelaufen. Also es ist natürlich ist auch eine Achterbahn, lustig, ne? Die man steigt, aber irre. Es ist eine Achterbahn, aber ich weiß noch, wo der vor 3-4 Jahren auf dem Höchststand war. Irgendwie um die 600 Euro, glaube ich, pro Anteil, wo der hochgejubelt war, da, wo wir selber auch Kunden hatten, die den dann haben wollten und alles. Und dann ist der auf 200 Euro runtergerauscht. Also der hat sich ja gedrüttelt. Das muss man sich echt mal reinziehen. Und damals wollte den keiner mehr mit der Kneifzange anpacken. Und mittlerweile steht der, glaube ich, kurz vor 700. Also es zeigt einfach mal wieder, erstens, man kann den Markt nicht immer beeinflussen. Und auch ein Jan Beckers von Global Internet kann den Markt jetzt nicht beeinflussen an sich. Und wenn vielleicht mal manche Branchen scheiße laufen, dann steckt er da auch voll mit drin. Aber es macht durchaus Sinn, wenn man überzeugt ist, mal länger an Sachen festzuhalten. Und jeder, der den, ich habe tatsächlich mit einem Kunden vor ein paar Wochen mal gesprochen, der hatte den vor diesem ganzen Hype, ich glaube, irgendwo um 350 Euro mal gekauft, diesen Fonds, oder um 400 Euro. Dann ist der hochgegangen, dann ist der richtig runtergerauscht. Und ich habe das immer in dem Depot gesehen. Ich dachte, oh Gott, da hat der sich fast halbiert. Der Kunde hat es gar nicht mitbekommen. Und jetzt hatten wir vor 2 Wochen gesprochen. Hat er da erstmalig wieder reingeschaut und hat gesagt, oh Mensch, der ist ja genial gelaufen. Und da habe ich ja insgesamt irgendwie, der war fast bei 100% Rendite. Und ich sagte so, ja, der läuft gut. Ja, das ist ja tolle, stabile Rendite. Also wenn man Sachen investiert, einfach mal nicht reingucken und einfach mal die Leute machen lassen. Aber, und das hast du ja gerade auch gesagt, es hat sich ja wieder gezeigt, die Fachleute, die dann auch breit streuen und da näher an den Unternehmen sind, die kriegen das in der Regel besser hin als wir Privatpersonen. Ja, was war sonst so los letztes Jahr? Gucken wir. Ich finde, also was mir so hilft, Nick, ist wirklich, wenn ich über ein Jahr nachdenke, dass ich mir unsere Folgen durchlese. Was hatten wir denn eigentlich so? Dann weiß ich wieder, was so in diesem Jahr gelaufen ist. Also wir hatten eine Europameisterschaft. Wir haben in dem Zuge auch über die Gewinner der von solch Groß-Events gesprochen. Erinnerst du dich noch, ich habe ein Poldi Musiala Depot aufgelegt, wo ich gesagt habe, komm, wir lassen uns doch mal so einen Fonds suchen, der von der WM im eigenen Land 2006 bis zur EM im eigenen Land, wie der performt hatte. Das war ja eine wirklich witzige Geschichte mit aber witzigen Renditen, die wirklich großartig waren. Wir haben unsere erfolgreichste Folge gedroppt. 4% bei Trade Republic. Immer noch die meistgeklickteste Folge. Da haben wir wirklich einen Nerv getroffen. Auch so ein bisschen ja, eine Verschiebung der Kapitalströme, wieder hin zu vielleicht auch Tagesgeldern, die lukrativer werden, muss jetzt aber auch schon wieder sagen, ein halbes Jahr später, die Renditen sind rückläufig. Ne? Und das war mal so ein kurzer Effekt und auch gerade Trade gibt das ja 1:1 weiter. Also da hat man jetzt auch nicht eine lange Garantie von diesen hohen Zinsen, sondern es wird immer gleich weitergegeben. Das hat uns letztes Jahr beschäftigt. Wir hatten ein Investmentforum, oder zwei sogar, ne? Wir hatten Investmentforen digital mit Gast. Thomas Lehrer. Das war auch super. Ja, genau. Das kam super gut an. Also das muss man echt sagen. Wir mussten es halt sehr begrenzen. Das gehört halt auch dazu, sonst können wir es technisch nicht abwickeln. Aber das war eine coole Geschichte auch für uns. Tatsächlich, das ist vielleicht schon so ein kleiner Ausblick, habe ich ja dann im nächsten Jahr hier bei mir in der Region auch mit Flossbach von Storch nochmal so ein Event dann im größeren Rahmen. Also das ist eine schöne Sache auch für uns, ne? Dadurch, dass wir auch die ganzen Fondsmanager oder die Gesellschaften gut kennen, dass wir einfach solche Sachen machen können und dann auch für euch teilweise Sachen umsetzen können. Und ja, das macht auf jeden Fall viel Spaß. Ja, wir hatten über die Abnehmspritze gesprochen, unter anderem mit dem Biochemiker Dr. Lukas Loy, der auch einen Fonds in der Verantwortung hat. Das heißt, auch das Thema Gastfolgen war wieder ein Thema. Wir haben einen teilweise kritischen Blick auf den Gotha Multiselect geworfen mit einem Fondsmanager dort zu Gast. Was dann aber eine super, super Doppelfolge war, muss man ja wirklich sagen. Also das war eine richtig coole Geschichte. Das hat mir tatsächlich persönlich auch viel Spaß gemacht, weil genau wie du sagst, es war unsererseits schon kritisch betrachtet, aber sowas finde ich immer gut, wenn man dann den Leuten auch Möglichkeiten gibt, sich zu erklären, was der Timo Kasten dann sehr gut gemacht hat. Also auch das eine schöne, runde Sache. Da haben wir auch sehr, sehr guten Zuspruch zu bekommen nach der Folge. Also eigentlich haben wir ganz coole Sachen gemacht dieses Jahr, ne? Jetzt wo du das so sagst. Ja, also ich hätte gar nicht gedacht, dass das dieses Jahr war mit Lukas Loy. Ich war ganz überrascht. Ich gucke mir gerade die Folgen, ich sage, das war dieses Jahr? Das ist doch schon länger. Nee, es war wirklich im Februar diesen Jahres. Oder auch erinnerst du dich mit Stefan Risse über den Dächern von Frankfurt? Ja, auch bekannt aus Funk und Fernsehen, war auch eine schöne Geschichte. Auch mit einem sehr, mal erfrischend anderen Blick auf gewisse Dinge, muss man wirklich sagen. Ja. Also das war schon, wie gesagt, wenn ihr einen Jahresrückblick machen wollt, guckt euch auch die Folgen an, da kann man sich ganz gut durchhangeln. Und sagt uns gerne wirklich, das hat uns letztes Jahr auch so viel Spaß gemacht, als dann eure Rückmeldung kam, welche Folgen fandet ihr gut oder wie ist euer Jahresrückblick für uns jetzt auch oder habt ihr Tipps und oder Ideen oder Vorstellungen, was wir nächstes Jahr machen können, also schreibt uns das ruhig, das nehmen wir immer gerne mit auf und das eine oder andere könnte man dann auch umsetzen meistens, ne? Ja, wir waren, was das anbelangt, letztes Jahr ein bisschen besser organisiert, glaube ich, ne? Wenn wir hatten einen Spendenaufruf, das haben wir dieses Jahr einfach nicht geschafft. Also ich wir haben das für uns gemacht, ne? Aber genau. Wir haben jetzt nicht das hingekriegt, das große im Podcast und dann auch noch mit dem Background, mit der Plattform betterplace.org. Empfehlung von meiner Seite, geht da auf jeden Fall mal rauf. Da gibt es wahnsinnig gute Ideen, wo man Gutes tun kann. Aber das haben wir dieses Jahr gar nicht so richtig hingekriegt, auch mit diesem Feedback, was war eure Lieblingsfolge, wollten wir auch eigentlich auch alles nicht geschafft. Es war wirklich irre. Ja, seht uns das nach. Es ist wirklich, also es ist in der Nummer einfach auch jetzt nicht unser Hauptjob hier, der Podcast, muss man eben sagen. Und es ist einfach auch, ich will jetzt nicht sagen, uns über den Kopf gewachsen, aber dadurch, dass wir auch sehr, sehr viel Rückmeldung von euch bekommen, wo wir uns tierisch drüber freuen, wo wir uns auch um jeden Einzelnen dann auch wirklich damit auseinandersetzen, führt aber einfach dazu, dass uns die Zeit einfach am Ende fehlt. Und deswegen haben Philipp und ich auch schon mal gesprochen, wie machen wir es eigentlich im nächsten Jahr? Und es kann gut sein, ihr habt ja jetzt auch die letzten Monate gemerkt, dass wir da nicht immer unseren 2-Wochen-Rhythmus eingehalten haben. Wir lassen uns das im nächsten Jahr so ein bisschen frei oder wir wollen uns da jetzt nicht zu sehr unter Druck setzen, nochmal, weil uns ist einfach wichtig, erstens, dass wir unseren Job machen und zweitens dann, wenn dann auch die Anfragen und Kontakte von euch kommen, dass wir uns auch darum kümmern können, vernünftig. Und wenn dadurch mal die Folge 1 oder 2 Wochen später rauskommt, dann ist das so, da wollen wir uns jetzt nicht zu sehr selber knebeln an der Stelle. Ja, wir haben auch den Anspruch, dass die Folge auch gut wird, ne? Also ich glaube, wir hätten 1-2 Folgen durchaus schneller hätten rausbringen können, die wären dann aber einfach inhaltlich müllig geworden. Ich finde, das ist ja auch immer wichtig, dass wir sagen, nee, wir wollen jetzt auch gut für euch abliefern, wir wollen euch irgendwie einen Mehrwert bieten und nicht nur um des Erscheinungswillens eine Folge droppen. Absolut. Und genau, das also nur, damit die alle 2 Wochen kommen, machen wir es nicht. Das ist genau wie viele fragen uns ja immer, hey, wie ist das auch? Und hier Marketing und hin und her. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das wollen wir alles gar nicht machen, weil am Ende, wir müssen da schon irgendwo aufpassen, dass uns das nicht zu sehr über den Kopf wächst. Und es soll immer noch der liebe, nette Podcast von nebenan sein, Philipp und mir. Wir wollen da, ja, ist ja so, wir wollen da jetzt kein Team damit reinbringen. Und klar, der Philipp, der macht ja auch die ganze Arbeit nachher mit dem Schneiden und alles, macht er alles selber. Das ist aber irgendwo, wollen wir das halt auch, damit wir da an der Basis bleiben. Und ja, das führt halt dazu, dass wir dann eben, jetzt nicht wie Markus Lanz, jeden Freitag immer morgens, egal ob die krank sind, ob die im Urlaub sind, ob die irgendwo in Peru sitzen, die machen jeden Freitag ihren Podcast. Ganz so konsequent können wir es einfach nicht machen, weil einfach da ein ganz anderer Background da ist, muss man einfach so sagen. Ganz genau. Was war politisch so los? Sondern was einordnen letztes Jahr, dieses Jahr, noch dieses Jahr, 2024. Ja, also ich würde sagen, lass uns nicht zu viel über Politik jetzt dass wir nicht unsere schöne Weihnachtsstimmung versauen. Es war unfassbar viel. Es wird nächstes Jahr unfassbar viel. Wir haben sehr, sehr viele Fragezeichen rein auf die Börsen bestimmt. Wir sagen es ja auch immer wieder, politische Börsen haben kurze Beine. Dieses Jahr hat es mit den Märkten nicht wahnsinnig viel gemacht. Nächstes Jahr, wir wissen es natürlich nicht. Langfristig spielt es aber keine Rolle. Von daher würde ich das mal ein bisschen ausklammern. Wir sind alle gespannt, was passiert. Ne? Was passiert im Weißen Haus? Was passiert in Deutschland? Aber da sind wir dann im nächsten Jahr, in der nächsten Weihnachtsfolge, können wir da, glaube ich, ein erstes Fazit ziehen. Ja, sehr gut. Wollen wir was unter den Baum legen? Ja, lass uns das mal machen. Also ja, mit so ein bisschen auf dem letzten Drücker noch ein paar Geschenkideen raushauen. Letztes Jahr haben wir schon ein bisschen Kritik bekommen, weil die Folge relativ spät rauskam. Das ist ja auch wieder so sein. So, das heißt, ihr könnt ja gar nicht mehr groß reagieren, aber egal, wir machen es trotzdem. Ja, Philipp, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal einfach in den Raum werfen. Oder hast du eine Idee? Wir haben ja sonst immer so irgendwie Bücher oder Filme oder was weiß ich, irgendwas, was man jetzt noch so auf dem letzten Drücker vielleicht machen kann. Hast du da einen Tipp mal für die Leute? Also, bevor wir zum Thema Buchidee kommen, vielleicht eine Inspiration fürs nächste Jahr und eine Inspiration, die vielleicht auch nicht unbedingt jeder im ersten Moment, wenn ich das jetzt sage, gut findet, weil sie anschließt an unsere letzte Episode, nämlich das Thema Inflation und Lohnpreisspirale. Und meine Inspiration ist es, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt nächstes Jahr schon passen, aber grundsätzlich das Thema Lohnerhöhung mal zum Anlass zu nehmen und zu sagen, ein Teil dieser Lohnerhöhung werde ich für mich beiseite legen. Die werde ich investieren in die großen Themen dieser Welt, die wir vorhin schon besprochen haben, die wir auch in den letzten Folgen und auch in den letzten Jahren besprochen haben. Einfach um zu sagen, das Geld lege ich an, das investiere ich, das lasse ich produktiv für mich arbeiten. Das nehme ich vielleicht auch so ein bisschen gedanklich raus, gucke ich mir gar nicht weiter an, lasse mich von Schwankungen nicht verunsichern und werde dann überrascht sein, wie viel Effekt das hat. Also mir ist schon klar, dass die Lohnerhöhung nicht kommt, weil auf einmal die Wohlfahrt da draußen unterwegs ist, sondern weil es einfach auch der Inflationsdruck das erfordert, dass da draußen die Löhne angepasst werden müssen. Aber wenn es klappt, vielleicht von 100 Euro Lohnerhöhung und wenn es am Ende nur 25 Euro sind, die dann wirklich zur Seite legen und sagen, das ist mein Geld, das hole ich mir später, aber vorher lasse ich es für mich laufen. Das ist eine kleine Inspiration von mir. Ja, finde ich super. Das ist eine gute Idee. Wie sieht es bei dir aus? Hast du was? Willst du mit einem Buch oder irgendein... Ja? Ja, doch. Ja, kann ich mal. Also, ich habe jetzt auch überlegt, ne, was könnte man vom Buch nennen? Also, tatsächlich, was mich dieses Jahr begeistert hat, ich kann es ja sagen, wie es ist, war die Biografie von LeBron. LeBron James ist ja Basketballspieler aus der NBA, einer der größten Sportler überhaupt, sagt man so. Und ich habe jetzt so ein bisschen im Rahmen auch meiner USA-Reise mit meiner Frau jetzt Mitte des Jahres einfach mich so ein bisschen für Amerika einfach noch mehr interessiert. Und mich hat das schon gepackt und auch gerade NBA gefällt mir gut, Basketball. Und das war so der Rahmen, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und das war für mich sehr, sehr interessant, mal zu sehen, was da alles so dahinter steht. Ja, man kennt natürlich den Basketballspieler, aber was der alles so drumherum macht, wie er dazu gekommen ist, zu dem, was er macht. So, das war einfach sehr, sehr spannend und das hat mich tatsächlich dann auch so begeistert, dass ich jetzt im nächsten Jahr, jetzt bald sogar schon, Ende Januar, nach New York fliege und mir ein Basketballspiel von ihm angucke. Und völlig, ja, das war völlig cool. Verrückt. Völlig verrückt. Ja, das... Also das, ja, das hat... Das, ja. Ja, also ich glaube, wir haben einen Zeitversatz schon wieder, dass du das schon wieder einfach sagst, okay, da fliege ich dafür hin, total geil. Ja, das war spontan, also ich will mir das, für mich selber sage ich das, ich will mir das manchmal nicht nehmen lassen, solche Sachen dann einfach zu machen. Ich war da so begeistert von und tatsächlich waren wir im USA-Urlaub, hatten wir ein, das ist eine lange Geschichte, ich will die gar nicht erzählen eigentlich, da blutet mir mein Herz immer noch, aber wir wollten eigentlich ein Basketballspiel sehen, das hat dann nicht geklappt, obwohl wir schon Karten hatten. Und ich muss es jetzt einfach nachholen. Und es ist einfach ein sehr cooles Spiel, weil die New York Knicks gegen die Lakers, das ist so mit eins der besten Spiele, glaube ich, mit sehr prominenten Spielern in dem schönsten Stadion, Madison Square Garden in New York. Also cooler geht's nicht. Es ist die letzte Saison von LeBron James, zumindest aller Voraussicht nach. Er spielt die Saison mit seinem Sohn zusammen. Also verrückt, die Rahmenbedingungen sind verrückt. Super. Und da muss ich unbedingt dabei sein. Also drückt mir die Daumen, dass das alles klappt. Aber so oder so, auch wenn man jetzt kein riesen Basketballfan ist, glaube ich, oder ich sag's ja, ich finde es generell, dass so Biografien immer sehr, sehr interessant sind und ich glaube auch als Nicht-Basketball-Fan kann man da Freude dran haben. Ja, coole Idee. Lass uns, dann möchte ich auch gerne ein Buch droppen. Also das Buch, was mich tatsächlich dieses Jahr absolut bewegt hat, mitgenommen hat, muss man wirklich sagen, aber auch inspiriert hat, ist das Buch Das letzte grüne Tal von Mark Sullivan. Es ist eine Empfehlung von dir gewesen. Es ist absolut schwere Kost und sicherlich nichts für eine fröhliche Weihnachtszeit, weil es geht um die Geschichte einer Familie, die an den letzten Kriegstagen vor der vorrückenden Roten Armee flüchtet und dann quasi ja, von den Wölfen von beiden Seiten gejagt und verfolgt wird teilweise, sprich auf der einen Seite die Rote Armee, auf der anderen Seite die Nazis mit, die zum einen diese Evakuierung auch so ein bisschen unterstützen, aber trotzdem eine wahnsinnig gefährliche Zeit, eine wahnsinnig mitreißende Geschichte, auch über den Hauptprotagonisten erzählt in der Zeit der Besetzung der Nazis. Die wirklich mich absolut gefesselt hat, absolut schockiert hat. Und aber auch wirklich, also ich wie sich das anhört, aber mir hilft das auch immer so ein bisschen, gewisse Dinge zu erden. Ja. Dankbar zu sein für die vielen wichtigen und einfachen Dinge und einfach auch mal sich zu vergegenwärtigen, was einfach so für eine Welt da draußen mal war, um auch zu schauen, dass wir sowas hoffentlich nie wieder erleben. Und um das vorwegzunehmen mit einem Happy End, was ich so in der Form nicht erwartet hätte. Und das war auch natürlich an der Stelle inspirierend. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist das, was ich quasi unter den Weihnachtsbaum lege. Aber lest es euch erst nach Weihnachten durch, weil gerade die ersten zwei Drittel des Buches sind heftig. Ja, also du hast ja eben gesagt, ich hatte das empfohlen von dem Max Sullivan. Gibt es ja auch noch ein zweites Buch, was in die ähnliche Richtung geht. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, sich das mal so vor Augen zu führen. Und das schafft dieser Roman wirklich exzellent. Ist ja im Grunde auch so ein Stück weit auf wahre Begebenheiten beruht. Einfach da ein anderes Gefühl zu bekommen und natürlich auch eine Demo zu bekommen. Und dann auch von dem Hintergrund, dass das alles ja alles noch gar nicht so lange her ist. Und dann natürlich macht es das dann noch schlimmer eigentlich, wenn man jetzt sieht, was aktuell wieder auch in Europa los ist. Und ja, ich glaube auch, das ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, dann, wenn man mal emotional dafür bereit ist, für so ein Thema. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen dadurch den Podcast unnötig schwerer gemacht und auch ein bisschen den Faden verloren. Nick, hilf mir mal, den wieder aufzunehmen. Ja, wir wollen ja noch so ein paar Geschenkideen sammeln. Ja, vielleicht hast du ja noch eine andere Idee, einen Film oder irgendwas Freudiges, keine Ahnung, hast du da noch irgendwas, was du... Ich habe schon im Vorfeld überlegt, auch so ein bisschen Revue passieren lassen, was ich so geguckt habe in diesem Jahr. Ich habe jetzt tatsächlich nichts großartig. Ich kann dir sagen, was man nicht gucken sollte, das ist nämlich Barbie, der Film. Der kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Ich glaube, wir haben sogar letztes Jahr über den gesprochen. Wir haben uns den jetzt angefangen und wir finden den fürchterlich. Also den kann ich dir nicht empfehlen. Aber ansonsten, ich wüsste jetzt sehentechnisch, filmetechnisch nichts großartig. Ich bin mega schlecht vorbereitet, aber seht's mir mal nach. Hast du denn was? Gegenfrage. Ja, mir fällt es auch. Also ich habe tatsächlich jetzt gerade, weil ich ja gerade kürzlich wieder im Flieger war, das ist ja immer meine Zeit zum Filme gucken. Und also wenn ich jetzt das Jahr mir anschaue, da hat mich am meisten Top Gun 2 begeistert, wobei ich... Den hast du erzählt, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, ich frage mich gerade selber, ob das überhaupt in diesem Jahr war oder letztes Jahr und ob ich das schon mal erzählt habe. Aber so oder so, egal. Ich habe jetzt gerade im Flugzeug mal wieder den ganz alten Zurück in die Zukunft geguckt und hab mal wieder gemerkt, dass mich auch diese älteren Filme einfach begeistern können. Irgendwie sind die mit mehr Amore gemacht, habe ich so das Gefühl. Also natürlich sind die Effekte schon in heutiger Zeit eher grenzwertig, aber das ist ein cooler Film. Also Zurück in die Zukunft kennen wahrscheinlich die meisten, aber den kann man sich tatsächlich auch nochmal angucken. Und einfach so diese Idee mit dieser Zeitmaschine finde ich eh cool. Und das wäre auch irgendwie meine Frage an dich so, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir von der Zeit schon drüber sind. Was wäre, wenn wir eine Zeitmaschine hätten? Weil das kommt ja automatisch, wenn man sich so einen Film anguckt, dass man dann sich auch mal die Frage stellt, was würde man selber machen? Also für mich ist es ganz klar, ich würde in die Zukunft reisen und dann einfach mal gucken, so welche Aktien sind gut gelaufen und dann mal wieder zurückfliegen und dann auf die richtigen Pferde setzen. Aber ja, das ist ein schöner Film und wäre mal so ein Klassiker, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Ist das nicht bei Zurück in die Zukunft so, dass er so ein Buch mitnimmt, wie die Ergebnisse der Footballspiele war oder so? Und ja, das ist in Teil 2. Ja, ich habe den Teil 2 nur kurz angefangen, danach hat man keine Zeit mehr. Aber die Idee finde ich gut. Ja. Das wäre genau unser Ding. Ja, genau. Ja. Wo spielt Hansa Rostock in 10 Jahren? Ja. Oh ja, ich weiß es nicht. Wo spielt Hansa nächstes Jahr, wäre schon die spannende Frage. Ich hoffe nicht in Liga 3, aber ich glaube, das wird noch ein Jahr da drin bleiben. Ich hoffe, ihr bleibt bei uns oder wollt ihr hoch nächstes Jahr? Also ja, Arminia, für alle, die es nicht wissen, Nick ist glühender Arminia Bielefeld-Fan und diese Fanfreundschaft begleitet unseren Podcast auch schon seit vielen Jahren. Vielleicht werdet ihr es irgendwann mal erleben, dass wir auf Bundesliga-Niveau miteinander hier kommunizieren können, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir nächstes Jahr hoffentlich ins Stadion gehen zusammen. In Bielefeld, wenn die Kogge nach Bielefeld segelt. Das wird cool. Ja, bitte, ja, auf jeden Fall. Also wir müssen mal gucken. Das ist ein gutes Pflaster für Rostock. Ja, leider. Erstmal müssen wir gucken, dass wir DFB-Pokal, dass wir uns den holen. Das wäre auch schön für Bielefeld. Aber ja, komisch, Philipp. Wir haben irgendwie gar nicht so richtig die Geschenkideen. Aber dadurch, dass wir eh wahrscheinlich zu spät sind mit dem Podcast, würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Ich habe noch eine. Guck mal in die Kamera. Was ist das? Großes Thema. Wo hast du die denn her? Lies mal vor, was ist das? Dubai-Schokolade. Du darfst nicht vergessen, den Podcast sehen die Leute nicht. Genau. Ja, stimmt. Ey, ich hatte die große Idee, das meiner Frau zu schenken zum Nikolaustag, ne? Ja. War geil, oder? Ja. Super Idee, ne? Ja. Hast du es gemacht? Ja, sie ist ja allergisch gegen Nüsse. Ach, du Trottel, ey. Die schmeckt echt mega gut. Overrated. Nein, völlig overrated. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an. Ne? Wir haben es ja gerade, wir waren jetzt kürzlich in Dubai und da kriegst du ja an jeder Ecke jetzt Dubai-Schokolade und haben uns natürlich schön durchprobiert. Und natürlich schmecken die auch alle anders, ne? Weil das ist ja nicht die eine Schokolade, die genormt ist, sondern das heißt ja, also da machen ja alle ihr eigenes Ding. Aber uns hat die echt richtig gut geschmeckt. Okay. Schweineteuer, sündhaft teuer, aber lecker. Was hast du bezahlt? Weißt du das? Wir haben auch, also da gab es wirklich von bis, aber so 15 Euro pro Tafel musst du bezahlen. Ne? Also ich habe hier 100 Gramm, dafür habe ich einen Zehner bezahlt. Ja, wir haben da meistens so 150 Gramm Tafeln gehabt, aber da waren so mit die günstigsten eher so bei 15 Euro. Es gab auch welche für 50, 60 Euro, aber ja. Übrigens, was man daraus lernen kann, auch vielleicht als Inspiration, so funktioniert Marketing, nämlich Marketing, künstliche Verknappung. Ja, richtig. Also Leute zu zeigen, das hat schon bei FVMH funktioniert, wie sie in Reihen vor irgendwelchen Schaufenstern stehen. Exklusivität, also auch ein hohes Preissegment und da einfach dieses haben wollen. Ne? Also das haben wir doch noch eine Inspiration. Ja. Also wenn jetzt irgendwie Milka eine Schokolade rausbringen würde, die genauso schmeckt und die heißt dann irgendwie, was weiß ich, Wuppertal-Schokolade oder sowas, wird wahrscheinlich keinen interessieren, auch wenn sie genauso schmeckt und nur ein Zehntel kostet. Aber ja, es ist gehypt. Mal gucken, wie lange das so weitergeht. Und das ist jetzt Crossover zu den Aktien. Das ist ja auch interessant. Wir Deutschen, wir sind ja immer die Sparfüchse und gucken, wo wir jetzt mal was günstig einsammeln können. Bei Aktien guckt man sich gerade an, was ist gerade gut gelaufen, was ist gerade möglichst teuer. Also, weißt du? Ja, stimmt. Typisch. Ja. Jetzt muss, wir schweifen schon wieder ab. Das wird ja schon wieder zu der Aktienfolge. Aber jetzt, wo die Märkte wieder besser laufen, melden sich auf einmal wieder natürlich viel, viel mehr Leute und wollen investieren. Ja. Die letzten zwei Jahre, wo es nicht gut lief, da wollten die Leute mit der Kneifzange nicht in Aktien investieren. Also, ja, die Psychologie des Geldes. Absolut. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir verabschieden uns aus diesem Jahr. Ausblick haben wir gegeben. Wir werden mal gucken, wo uns der Podcast ins nächste Jahr hinführt. Wir haben schon einen Gast safe, der uns nächstes Jahr beglücken wird. Den überrascht. Den sagen wir auch nicht, weil es eine Überraschung ist. Weil wir dort, wie ich finde, wieder ganz oben ins Regal gegriffen haben. Und tatsächlich, da freue ich mich mega drauf. Das soll gleich Anfang nächsten Jahres passieren. Dann würde ich sagen, starten wir auch mit so einem richtigen, vernünftigen Marktrückblick und Ausblick nächstes Jahr. Ich würde gerne das Thema Nebenwerte nochmal aufnehmen. Ich würde gerne auch nochmal über das Comeback Chinas reden. Aber das alles nächstes Jahr. Jetzt würde ich sagen, machen wir die vierte Kerze an. Nee, machen wir noch nicht, weil ich weiß noch gar nicht, ob ich die noch vor dem vierten Advent raushau die Folge oder erst nächstes, weil die Leute sollen ja noch die Chance haben, das Buch zu kaufen. Wir werden sehen. Ihr werdet es merken, wann die Folge draußen ist. Sehr schön. Nick, es war mir wie immer ein Blumenpflücken mit dir. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Ich finde das ganz toll, dass wir auch dieses Jahr das wieder hier hinbekommen haben. Ich wünsche dir und deiner Familie ein frohes Weihnachtsfest und das wünsche ich natürlich auch unseren Hörern. Ich würde sagen, du darfst die letzten Worte dieses Jahres sprechen. Ich bin raus. Macht's gut. Ja, also geht mir genauso. Es war eine schöne Zeit. Euch allen schöne Weihnachten. Kommt ein bisschen zur Ruhe. Vergesst ein bisschen den Stress. Und auch wenn alles gerade sehr, sehr negativ in vielen Sachen gesehen wird, wahrscheinlich ist alles, sind viele Sachen gar nicht so schlimm, wie sie manchmal scheinen. Man muss ein bisschen den Abstand bekommen. Und vielleicht schaffen wir das jetzt alle über die Weihnachtsfeiertage. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr in alter Frische mit vielen richtig coolen Themen, die wir schon auf dem Tablett haben. Also freut euch drauf. Macht's gut und bis bald. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E.